Himmel hoch, da komm ich her. Ich bring euch gute neue Mär. Der guten Mär bring ich so viel, davon ich sing und sagen will. Euch ist ein Kindlein heut geboren, von einer Jungfrau aus erkoren. Ein Kinderlein so zart und fein, das soll euer Freund.